Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 7, Jena, 15. September 97. Heute nur zwei Worte, lieber Karner, um dir wieder ein Lebenszeichen zu geben. Seit meinem letzten Briefe an dich habe ich mich noch recht übel befunden und glaubte, ernstlich krank zu werden, bis mich ein Vomitiv wieder erleichterte. Aber von einem starken Katarrh, der mich sehr angriff, habe ich noch immer einen üblen Husten übrig, der mich bei dem öfteren Wechsel von kalter und warmer Witterung in die Stube band. Meine Arbeiten haben beinahe 6 Wochen ganz gestockt. Alle Stimmung war weg, weil mir der Kopf so angegriffen war. Jetzt, da dieser wieder frei ist, finde ich so viel Versäumtes einzuholen und die Besorgung des Almanachs, der hier gedruckt wird, macht mir auch so viel zu tun, dass ich mich kaum besinnen kann. In spätestens 10 Tagen hoffe ich dir, den gedruckten Almanach zu schicken, wo du noch mancherlei von mir und von Goethe sehr viel Schönes finden wirst. Meine mir vorgesetzten Lieder kann ich erst nächstes Jahr liefern. Diesmal hat meine Unpässlichkeit die Ausführung unmöglich gemacht. Humboldt schreibt mir, dass es ihm in Wien nicht sehr gefalle, dass er es Anfang Oktobers gewiss verlassen werde, aber die italienische Reise so gut als aufgegeben habe. Er habe aber große Lust, gleich im nächsten Monat nach Paris zu gehen. Goethe schreibt mir fleißig und seine gehaltvollen, geistreichen Briefe, die ich dir auch einmal mitteilen will, lassen mich seinen ganzen Gang begleiten und geben mir vielen Stoff zum Denken. Er war 8 Tage in Stuttgart, wo er sich sehr wohl gefiel. Jetzt wird er in Zürich bei Meyer sein. Wie es mit der italienischen Reise sein wird, weiß ich noch nicht, und er möchte es wohl selbst noch nicht wissen. Dein SCH